Nach 500 Jahren bekommt 2005 wieder ein Deutscher die wichtigste Rolle in der katholischen Kirche. Am Anfang ist der Enthusiasmus groß. Und dann? Mit dem Tod fängt die Karriere des Papstes an. Johannes Paul II. Stirbt im April 2005. Der Vatikan braucht einen neuen Papst. 115 Kardinäle treffen sich im Vatikan, um den nächsten Papst zu wählen. Die Menschen auf dem Petersplatz warten neugierig. Kommt schwarzer oder weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle? Schwarzer Rauch bedeutet, dass es noch keine Entscheidung gibt. Zweimal hat es in diesen Tagen schon schwarzen Rauch gegeben. Aber am frühen Abend des 19. April sehen die Menschen weißer Rauch über dem Petersplatz. Nach 26 Stunden haben die Kardinäle sich geeinigt. Es ist das kürzeste Konklave der neueren Kirchengeschichte. Papst Benedikt XVI. Zu diesem wird Josef Aloysius Ratzinger an diesem Tag. Die Boulevardzeitung Bild schreibt: Wir sind Papst. Ein Satz, der in ganz Deutschland Aufsehen erregt. Sogar so sehr, dass die Justiz fast 20 Jahre später entscheidet, der Slogan ist urheberrechtlich geschützt. Er gehört dem Journalisten der Bild. Er allein darf entscheiden, wie und wann der Satz genutzt wird. Aber nicht nur der Slogan ist speziell, auch sein Inhalt ist interessant. Ratzinger ist der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Wer ist dieser Deutsche im Pontifikat? Ratzinger wächst in einem kleinen Ort in Bayern auf. Mit 14 Jahren wird er Mitglied der Hitlerjugend, einer Nazi-Organisation. Zu der Zeit müssen Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren Mitglied sein. Später studiert Ratzinger katholische Theologie. Mit seinem Bruder bekommt er 1951 in einer Zeremonie das Amt des Priesters. Er promoviert. Viele Jahre arbeitet er als Professor an verschiedenen Universitäten. Er steigt immer weiter in der kirchlichen Karriereleiter auf. Ratzinger wird Erzbischof in München, ein paar Jahre später Präfekt der römischen Glaubenskongregation, bis er 2005 Papst wird. In den 8 Jahren als Papst und auch danach wird Papst Benedikt XVI. Immer wieder kritisiert. Nach einer Rede in Regensburg fühlen sich viele muslimische Personen attackiert. Das führt zu Protesten in verschiedenen Ländern. Bei einigen kommt es zur Eskalation. Wenige Jahre später begnadigt Papst Benedikt XVI. 4 Pius-Brüder. Einer von ihnen ist der Holocaust-Leugner Richard Williamson. In dieser Zeit wird der Papst viel für seine Jahre in der Hitlerjugend kritisiert. 2011 gibt es dann einen Skandal, WatiLeaks genannt. Der Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. Hat hunderte interne Dokumente aus dem Vatikan geleakt. Im Februar 2013 erklärt der Papst, dass er zurücktreten wird. Er sagt, dass er zu schwach ist. Ein Schock, denn Päpste treten nicht zurück, sie sterben. Dann wählen die Kardinäle neu. Aber Papst Benedikt XVI. Wird im März 2013 wieder zu Josef Ratzinger. Neuer Papst wird der argentinisch-italienische Papst Franziskus. Und dann wird 2022 ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München publiziert. Die Bilanz? Von 1945 bis 2019 gibt es 497 Opfer, 235 Täter, mindestens. Inoffiziell werden es noch sehr viel mehr sein. Das Gutachten zeigt auch, wie die Kirche ihre Täter schützt. So kann man auch die Geschichte von Ratzinger nicht ohne die Geschichte der Opfer der katholischen Kirche erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von Peter H., einem Priester. Er missbraucht sehr viele Jungen. Was hat der Papst im Vatikan damit zu tun? 1980 ist Ratzinger bei einer Sitzung, bei der die Teilnehmer entscheiden. Der Täter darf in München weiter arbeiten. Und das, obwohl alle wissen, dass der Priester ein Täter ist. Ratzinger sagt, er war gar nicht bei der Sitzung. Später sagt er dann, Er war doch da. Die New York Times zeigt sogar, dass Ratzinger die Sitzung geleitet hat. In einem Schreiben entschuldigt sich Ratzinger bei den Opfern. Gleichzeitig sagt er, dass er keine Fehler gemacht hat. Ratzinger sagt auch, dass er nicht gelogen hat und dass er gar nicht wusste, dass der Priester ein Täter war. Recherchen zeigen, das stimmt nicht. 1986 bekommt der Vatikan einen Brief aus München. Es ist eine Bitte. Die Bitte, dass H. bei kirchlichen Feiern Saft statt Wein trinkt. Offiziell heißt es, dass der Priester eine absolute Alkoholunverträglichkeit hat. In dem Brief steht aber auch, dass der Priester betrunken Kinder sexuell missbraucht hat. Im Vatikan liest und beantwortet jemand den Brief. Er schreibt, der Priester darf den Saft trinken. Der Autor unterschreibt mit seinem Namen, Josef Ratzinger. Peter H. darf weiterarbeiten. Und so wird der Mann immer wieder Jungen missbrauchen. Das alles wird in den letzten Lebensjahren Ratzingers publik. Wenig später stirbt er im Alter von 95 Jahren. Nach seinem Tod wird ein Brief publiziert. Darin erklärt Ratzinger, warum er nicht mehr Papst sein wollte. Er schreibt, dass er nicht schlafen konnte. Fast die ganze Zeit, die er Papst war, hat er Schlaftabletten genommen. Es ging nicht anders.